Hansa-Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in dem Mix. Diese Woche zu Gast bei uns im Clubding, James Hype, ist ein DJ, der ja vom Namen her nicht passender sein könnte. Der ist wirklich ein Hype, kommt aus Great Britain und ist heute eine Stunde bei uns in the Mix. Wir legen los mit A7S und Eyes on Me, hat uns schon wirklich viele Hits beschert und auch der hier, der ist auf jeden Fall durch die Vocals wieder sehr eingängig, mit starken Chords untermalt, absolut melancholisch. Und dann habe ich für euch direkt danach Tandy 3 und DJ BK mit Leta. Hier sind es ganz klar auch die Vocals für mich, die von Beginn an wirklich mit am Start sind und einen in den Track reinziehen. Afro House ist sowieso aktuell im Hype im Moment und das wird ein kleiner Vorgeschmack darauf, was uns nächstes Mal auf der Africa Gets Physical erwarten wird. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. All of my life. My Life. Richtig schön tanzbare Trackhouse-Nummer von DJ und Producer aus Brunswick, aus Deutschland. Und ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Streamy und Can You Feel It jetzt in eurem Radio. Absolut gemacht für den Dancefloor. Schön techy Energy und Grooves on top. Das mögen wir. Direkt danach gibt's für euch Bless und Cameron Watson mit BB Close und Craving for You. Da werden wir so ein bisschen mainstreamiger und trancy mit Bless. Aktuell mit Kisses brutal in den Charts. Und das da, den ihr gleich hört, das könnte der nächste Hit sein. Definitiv merken, das Clubding hier. One, two, three, four, beat 7. hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix und ihr hört Gregory und Surf Cold mit Insanity. Diese Robotic Vocals, die matchen wirklich perfekt diesen Retro-Jam-Vibe. Ist definitiv eher so ein bisschen Melodic Tech House, aber ist geil. Am 8. November ist diese Nummer rausgekommen. Ihr hört jetzt im Clubding als nächstes Amirali und Nirvana Affair. Können wir bitte kurz diesen absolut geilen Einstiegsbeat appreciaten und sobald diese Melodie dazu kommt, ist sowieso klar, der Song hat definitiv einen Vibe und wird definitiv auch einen Erfolg bekommen. Direkt danach spielen wir für euch nicht weniger geil, aber doch so ein bisschen anders. Alexander Delanois und Keep Your Move. Der Name ist Programm, der Beat lässt keinen Tanzbein stillstehen. Definitiv Peak-Time-tauglich und durch diese Retro-Synths auch ganz besonders im Soundbild. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. Club Ding. We'll be right back. gehört Yuki Yoshima mit Rise Up, DJ aus Japan mit dem absoluten Club-Slammer im 90er-Vibe, der sich übrigens auch schon die Stage mit James Hype geteilt hat. Den haben wir gleich eine Stunde lang bei uns in dem Mix. Frisch am Freitag ist diese Nummer erschienen. Gleich für euch im Club-Ding Mandy und Ja. Wir gehen eine Etage tiefer. Es wird Technoida. Der Track ist tatsächlich schon von 2005. Wir hören jetzt das neue Remaster und es gibt auch noch ein paar geile Edits von diesem Klassiker. Und direkt danach geht's für euch Booker Shade mit Real Love. Das ist das deutsche Duo, das seit gefühlt 100 Jahren mit dabei ist und immer noch abliefert. Da kommt übrigens eine fette EP auf uns zu mit Pin 4. Absolut nur Banger am Start. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Sounds of the Underground in the Mix und ihr hört Oliver Hunteman mit Crank. Wir closen diese Stunde mit Oliver Hunteman, Legende und Label-Owner von Senso Sounds, wo auch dieser Track hier wirklich am 15. November erschienen ist. Wartet den Drop ab, da kommt richtig Druck. Jetzt für euch ein DJ eine Stunde lang in the Mix, James Hype. Ein DJ-Name, der nicht passender sein könnte. Inzwischen hat er sein eigenes Label gegründet, er kommt aus Great Britain. Das Label heißt Stereo Hype und daraus ist auch gerade noch so ein Streetwear-Label geworden. Also wir machen auch noch Klamotten. James Hype hyped und fetzt uns heute ein paar tanzbare Housebeats um die Ohren mit einem exklusiven Mix für Clubding. Eine Stunde jetzt für euch an den Plattenteller. You don't in a face like dot in a boat. I can't control it, now my body won't stop. I can't control it, I can't control it. Can't control it.

mi corazón.